Yo, Tony Cash, Hamburg Street Boys. Werde ich dich wiedersehen, Remix. Yo. Ich dachte an diese wunderschönen Tage zu zweit, als wir beide frisch verliebt waren, es war eine schöne Zeit. Noch immer muss ich sehr oft an dich denken, kein Mädchen macht dir Konkurrenz. Du bist meine Nummer 1, mein Benz. Wir lachten viel und wir konnten über alles reden. Ich hab mich nie so wohl gefühlt, die schönste Zeit im Leben. Was würde ich dafür tun, um dich wiederzusehen? Für mich bist du besonders, ich kann nicht widerstehen. Ich lerne meistens immer nur die Falschen kennen. Oder du bist für mich geschaffen, so wie Barbie und Ken. Okay, wir hatten eine schwere Zeit. Ich saß im Knast, du hast gewartet, das war der Beweis. Heute bin ich ein neuer Mensch, bitte glaube mir, Menschen können sich ändern, denn ich hab was zu verlieren. Dich, ich hab gemerkt, du bist alles, was ich brauch. Gib uns diese zweite Chance, ich tu es auch. Ich werd dich nie vergessen. Du bleibst immer auf mein Herz. Ich werd dich nie vergessen. Ich werd dich nie vergessen. Ich werd dich nie vergessen. Meine Vergangenheit finster und grau. Nein, das war keine schöne Zeit, ich musste im Bau. Kurz vorher lernte ich dich kennen. Du hast mein Leben auf den Kopf gestellt. Die Gefühle waren mir fremd. Ich war unreif und dumm, ständig high und betrunken. Hing lieber mit meinen Freunden rum. Ich war dumm, aber heute brauch ich dich, denn wir sind wie Barbie und Ken, unzertrennlich. Ich liebe dich unendlich. Ich wurde ein besserer Mensch mit dir an meiner Seite. Niemals wieder würde ich mich trennen. Nein, ich bleibe, werde ich dich jemals wiedersehen. Ja, vielleicht, doch ich werde dich nie vergessen, denn es war eine schöne Zeit. Es ist nicht leicht, jemanden zu finden, den man liebt. Ich habe sie gefunden, doch ich habe es versiegt. Das war fast die schönste Zeit in meinem Leben. Und ich hoffe, wir werden uns bald wiedersehen. Ich werde dich nie vergessen. Du bleibst immer auf mein Herz. Ich werde dich nie vergessen. Ich werde dich nie vergessen. Du bleibst immer auf mein Herz. Ich werde dich nie vergessen.